Die Trilogie wird vollendet. Love Story 3. Vier Jahre lang ne Beziehung mit nem Mann, mit Verlobung drum und dran, bis der Bruch dann begann. Drei Monate mit Einsamkeit und dann kam ich, fünf Jahre Single, zwei Love Stories hinter sich. Ihr alles anvertraut, in der Hoffnung, sie wacht auf, dass es doch noch jemanden gibt, der sie irgendwo aufbaut. Täglich getroffen und auch täglich geschrieben. Ich war kläglich betroffen, denn sie wollte nur genießen, die Gefühle weggetrieben. Ich konnte sie lieben, als ich bei ihr war, hat sie mit einem anderen Kerl geschrieben. Sie fand es übertrieben, dass ich eifersüchtig wurde und hat nur noch geschwiegen, dachte wohl, ich komm zur Ruhe. Warum ich ihr das antue, dachte ich mir in dem Moment. Mein Herz kam jetzt auf Touren, Mann, es pochte permanent. Es tat weh, dich zu sehen, wie du nicht mal darum flehst, nicht zu gehen. Du konntest meine Wut nicht mal verstehen. Ich beruhigte mich, nahm sie in den Arm, wir schliefen ein. Doch am nächsten Morgen war es so, als sei ich ganz allein. Ich vermisste sie, das obwohl sie neben mir noch lag, und küsste sie, doch ich merkte, dass sie nicht mehr mag. Als ich von ihr ging und sie dann das nächste Mal sah, war die Liebe größer, weil die Liebe dann um uns geschah. Nach der Aktion wurde es besser mit uns beiden, mit schönen Zweisamkeiten ohne dieses blöde Streiten. Wir waren auf dem Balkon, über uns die Wolken ziehen, die Augen zugemacht, uns im Arm gehabt, Wolke 7. Hab ihr Brief an Unbekannt gezeigt und gesagt, dass mein Brief jetzt den Empfänger endlich mal gefunden hat. Scheiß hin und her, mal wenig und mal mehr. Ich konnte nicht so sein, wie ich so gerne für sie wär. Denn es war für mich so schwer, ich hing an ihr so sehr. Sie war innerlich so leer, findet Liebe Wiederkehr. Denn ab da hab ich gemerkt, ich war nur sekundär. Sie war ehrlich, doch nicht fair, ja, sie war für mich primär. Und plötzlich lag sie da, wochenlang im Krankenhaus. Ich besuchte sie gegen ihren Willen, ich hielt sich aus. Sie sagte, ja, ich liebe dich, doch nicht so wie du mich. Denn wir passen einfach nicht so zusammen, wie es sich so gehört. Denn sie stört mein Verhalten. Wie verhalte ich mich wie jemand, dessen Herz gebrochen wurde? Und du fasst es nicht, ich schaff es nicht, so wie du Gefühle auszumerzen. Du weißt doch, wie es ist, du kennst doch auch die gleichen Schmerzen. Ich war ein Lückenfüller, mit dem man die Zeit vertreibt. Scheiße wurde es nur, weil du mich mit deinem Ex vergleichst. Bietest du mir Freundschaft an, obwohl ich dich doch liebe? Das ist wie wenn du verdurstest und ich dir dein Brot anbiete. Und sie sagte, ich will doch nicht Love Story 3 sein. Tut mir leid, wieso bist du die Krönung dieser Scheißzeilen? Denn du hast geweint, ich hab geweint, wir waren vereint und dann geteilt. Doch jetzt ist es vorbei, wieso musste das sein? Warum ist es vorbei? Ich vermiss unsere Zeit, denn ich will bei dir sein. Du bist doch mein Sternschnüppchen. Stehe auf dem Balkon, auf dem wir beide waren, als plötzlich ne Sternschnuppe mir vorbeirast. Ich denke an dich, taufe sie mit deinem Namen. Wärst du bei mir, wärst du jetzt in meinen Namen. Das, was meine Hater wollten, ist nur dir gelungen, ihn tief im Herzen zu verletzen, diesen Jungen.